Das Fischlein in dem Wasser, das Rehlein auf der Au, das Vöglein in den Zweigen, das Blümelein im Tau. Sie alle liebt der Heiland sehr, doch uns Kinder noch viel mehr. Der Käfer auf dem Baume, der Hase in dem Klee, der Fuchs dort in dem Walde, der Schmetterling in der Höh. Sie alle liebt der Heiland sehr, doch uns Kinder noch viel mehr. Er liebt die Indianer, Chinesen hat er gern, die schwarzen Afrikaner, die weißen nah und fern. Der Heiland liebt sie alle gleich, jeden ruft der Herr in sein Reich.